Los jetzt mal, ab in den Keller. Hier bleibt ihr erstmal. Wir sitzen hier gefangen in einem Keller und haben keine Ahnung, ob wir je wieder rauskommen. Andres Zalberts holt für euch den Jazz aus dem Keller. In voller Länge und ohne störende Dialoge oder Geräusche. Bekannt aus Serien wie Die drei Fragezeichen. Mit interessanten Absätzen. Raus! Den müssten wir eigentlich identifizieren können. Es tut mir leid. TKKG. Und so machte es ihm auch nichts aus, dass er heute allein essen musste, weil Regina unbedingt und sofort in die Badeanstalt wollte. Trautes Heim, aber von Glück konnte keine Rede sein. Jedenfalls empfand Bernhard Kovachloser nur Langeweile. Ein Fall für das Tiger-Team. Fünf Freunde. Die vier haben so etliche Hühnchen miteinander zu rupfen. Hanni und Nani. Und als Abzeichen nehmen wir ein Bild von dem kleinen Spatzen, der über dem Werbefernsehen kommt. Ja. Larry Brent. Er warf sich in sein Auto und raste los in Richtung Blackwood Castle. Markus. Entspann dich. Du bist schwer. Dein Kopf wird schwer. Da war es wieder. Das leichte Vibrieren unter meiner Schädeldecke. Der Gruselserie. Tommy, hör doch dieses Lachen. Es klingt wie das Lachen von Finistra. Finistra ist doch tot, Irene. Aber ihr Hirn, vielleicht... Edgar Wallace. Er schnupft Kokain. Ist dir das nicht aufgefallen? Jazzkeller von Andres Zalberts erscheint am 7.7. auf LP, MC und CD. Vorbestellbar auf bartling.shop. Nur solange der Vorrat reicht.